Meine Zuhörer, die sogenannte Oxford-Symphonie Nummer 92 von Joseph Haydn steht an einem Wendepunkt seines Lebens. Etwa 30 Jahre hatte Haydn als Kapellmeister und Hofkomponist bei dem Fürsten Nikolaus verbracht. Dieser wurde auch der Prächtige genannt und ließ sich am Südende des Neusiedlersees 1766 das Schloss Esterhaz bauen. Sein Traum dabei richtete sich auf ein ungarisches Versailles. Haydn scheint sich zeitweise trotz aller Pracht in dieser ländlichen Zurückgezogenheit doch recht einsam gefühlt zu haben. So heißt es in einem Brief von 1790, Haydn ist zu dieser Zeit 59 Jahre alt. Nun, da sitze ich in meiner Einöde, verlassen wie ein armer Weiß, fast ohne menschliche Gesellschaft, traurig, voll der Erinnerung vergangener Tage, ja, leider vergangen, und wer weiß, wann diese angenehme Tage wiederkommen werden, diese schönen Gesellschaften, wo ein ganzer Kreis, ein Herz, eine Seele ist. Indessen wurde Haydn durch den Tod des Fürsten dann unerwartet von seinen dienstlichen Verpflichtungen frei. In Wien trifft Haydn den Violinisten und Impresario Johann Peter Salomon, der ihn sogleich nach London verpflichtete. Haydn war zwar kein Fremder in England, weil man dort eine Reihe seiner Werke kannte. Aber dieses persönliche Engagement eröffnete doch plötzlich ganz ungeahnte Horizonte. Am Neujahrstag 1791 kam Haydn mit Salomon in Dover an. Verpflichtung bestand zunächst für 12 Werke, von denen nur ein Teil ganz neue Arbeiten waren. Im Juli des Jahres 1791 wurde Haydn feierlich von der Universität Oxford zum Doktor graduiert. Bei dieser Gelegenheit erklang die Symphonie Nummer 92. Nach den Presseberichten zu urteilen, die schon damals bei solchen Ereignissen am nächsten Tag erschienen, steigerte sich die Begeisterung für Haydns Musik in London zu ganz ungewöhnlichen Formen. Die Symphonie Nummer 92 ist, so scheint es uns heute, eine recht sinnfällige Parallele für einen solchen Aus- oder Durchbruch, wie ihn Haydn zu dieser Zeit erlebt haben muss. Nicht nur, dass die Einleitung wie ausweglos auf einem stark auflösungsbedürftigen Akkord stehen bleibt, sondern das nun folgende Allegro beginnt ebenfalls noch gleichsam unsicher, erwartungsvoll auf der Dominante, ehe dann die Gewissheit und Kraft der Tonika hervorbricht. Dieser erste Satz ist insofern merkwürdig, als er kein neues zweites Thema hat. Denn nach der Modulation in die Dominanttonart erklingt nämlich als Ausgangsposition nochmals jene Erwartungsgestalt des ersten Themas. Es ist so, als sei Erwartung aller Form hier übergeordnet. Erst ganz am Ende der Exposition beginnt endlich der Schlussgedanke, nun von der Tonika aus. Natürlich steht hier das Ganze auf Dominantebene. Im langsamen Satz, einem Adagio cantabile, bemerken wir melodisch kreisende Figuren um das Zentrum Fis, der großen Terz von D-Dur. Zugleich ist der Klang weiträumig, Sechsten spielen eine große Rolle. So bekommt die gar nicht überschwängliche Melodik einen weiten Hallraum um sich herum. Das melodisch Volkstümliche rückt nicht zu nah auf den Leib, klingt wie aus einer gewissen Distanz. Thank you. In der Mitte ein Kontrastteil. Eng gelagerte akkordische Rhythmik tritt dem vorherigen Gesang gegenüber. Doch wäre von Dramatik zu reden vielleicht nicht angebracht. Eher kann man sagen, dass sich hier ein anderer Aspekt der Landschaft eröffnet, vorher ruhige Bogenformen, nun Zacken und tiefe Einschnitte. Das Minuetto würde wohl ohne weiteres das konventionelle Bild erfüllen, das beim Publikum von Haydn besteht, wären da nicht einige Merkwürdigkeiten. Zunächst, das ist bei einem Minuett nicht gewöhnlich, haben wir 6 Takteinheiten. Und im Übrigen, wie auch bereits im 2. Satz, treten plötzliche Pausen ein und lassen auf Konflikte unter der pastoralen Oberfläche schließen. In den Hörnerrufen des Trios und den antwortenden Ländlertakten ist wieder Landschaftscharakter deutlich. Die Kraft und der stellenweise dämonische Humor des abschließenden Prestos entspringen einer Melodie, die sich zuerst an einen Dudelsackbass bindet, von dem sie sich im 6. Takt plötzlich abstößt. Der karge Klang der 2-stimmigen weiten Lage hat die meisten Dirigenten veranlasst, hier, der retuschierten Fassung entsprechend, Terzen in der 2. Violine mitgehen zu lassen. So bei Georges Sell. Erscheinen diese Terzen jedoch erst Takt 17. Vorher ist die satztechnische Härte offenbar durchaus beabsichtigt. Nur Antal Dorati lässt hier die Originalversion spielen. Solche Haydn-Sätze mit ihrem raschen und brillanten Hin und Her sind vielleicht echte Gesellschaftsmusiken, Bilder einer geschliffenen und schlagfertigen Konversation. Doch auch hier verläuft nicht alles so harmlos, wie wiederum Abbrüche und auch die Kontrapunktik in der Durchführung bekunden. beschließen wir damit unsere kurze Übersicht über diese Symphonie. Es scheint mir, dass hier im ersten Satz Erwartung und kräftige Aktivität, im letzten Satz dagegen Konversation als Hintergrund der Musik erscheint. So sind beide Sätze mehr gesellschaftlich ausgerichtet. Dazwischen treten zwei Landschaftsbilder sehr verschiedener Art, in denen der Komponist mehr Eindrücke, Erlebnisse transzendiert. Dass zwischen Gesellschafts- und Landschaftsmusik hier keinerlei Bruch zu konstatieren ist, liegt wohl an der für Haydn so eigentümlichen persönlichen Zurückhaltung, die wohl auch zur Konvention des Zeitalters gehören mag. Die Zeit, in der der Künstler sagen konnte, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide, hatte musikalisch bei Haydn noch nicht begonnen. Und gewiss ist auch der Papa Haydn ein falsches Haydnbild. Gerade das bei aller Volkstümlichkeit nicht naive, das vielsagende Andeuten, die Intensität des Gefühls ohne Überschwang, könnte es sein, was Haydn zu derart spektakulärem Ruhm gerade in England emporführte. Eben dies Angedeutete in der Sprache Haydns ist es auch, was die Interpreten immer neu interessieren dürfte. Denn man kann eben vom Angedeuteten aus ganz verschiedene Linien ausziehen, wie wir noch hören werden. Wir vergleichen heute Aufnahmen der Haydnschen sogenannten Oxford-Symphonie Nummer 92 unter den Dirigenten Rosbaud, Sell, Dorati und Klemperer. In seiner Auffassung tritt Otto Klemperer den drei anderen, so verschieden diese unter sich sein mögen, deutlich gegenüber. Mir scheint es daher angezeigt, die ganze Symphonie heute von Klemperer hören zu lassen und vorher seinen Standort im Vergleich zu den anderen drei Dirigenten zu bestimmen. In der zweiten Sendung werden wir dann zwischen Dorati, Sell und Rosbaud zu wählen haben. Klemperers Interpretation trifft sich mit der Interpretation George Sells und Antal Doratis am ehesten im dritten Satz, dem Menuett. Hier ist nämlich die Grundvoraussetzung jeder Darstellung, das bestimmende Tempo, immerhin ähnlich. Bei Dorati ist der Klang leicht, das Orchester klingt kammermusikalisch differenziert. Dagegen wirkt Klemperers Rhythmus wuchtiger, der Klang groß, festlich und orchestral. Im Trio desselben Satzes bringt Rosbaud die Sforzato-Betonungen sehr dezent. Bei Klemperer wirken die Betonungen direkter und die Spannung der Synkopen wird geradezu ins Humoristische gewendet. Hörner und Fagotte tuten ins Orchester hinein und assoziieren Hirteninstrumente. Außerdem kann man wohl schon hier erkennen, dass Klemperer überall den Klang ins Große zu steigern sucht und den Hörer weg von allem Rokokohaften führen möchte. In den anderen Sätzen tritt dieses Bestreben noch stärker hervor. Am Beginn der Symphonie lässt etwa Georges Sell mit diskreter Grazie tanzartig spielen. Die Einleitung wirkt bei ihm wie ein sehr verlangsamtes Menuett. Klemperer, sehr zart beginnend, lässt dagegen diese Einleitung sich so breit aussingen, dass alles Tänzerische entgleitet. Besonders durch die schweigende Aktivität der Pausen wird der Charakter von Erwartung ganz bedeutend verstärkt. Das folgende Allegro nimmt Rossbaut überaus präzis im Rhythmus. Mit großer Entschiedenheit werden die verschiedenen Strukturen einander zugeordnet, wie überhaupt bei Rossbaut ein architektonisches Element sehr stark hervortritt. Sehr viel behaglicher geht es bei Klemperer zu. Bei ihm bekommt dies Allegro Spirituoso eine feierlich wuchtige Note. Wie andere Dirigenten bei Steigerung das Tempo anziehen, nimmt Klemperer es gerade im Verlauf des Satzes immer noch zurück. Der tiefste Kontrast zwischen Klemperer einerseits und Antal Dorati andererseits tut sich im zweiten Satz auf. Dorati beispielsweise betont ausdrücklich das Gehende, das Andantehafte dieses Adagio Cantabile. Er würde wohl argumentieren, dass ein Adagio des 18. Jahrhunderts schneller ging als eins des 19. Jahrhunderts und dass er gerade einen unpathetischen Haydn bringen möchte. Klemperer dagegen macht aus den zwei Vierteln vier Achtel, sodass man nahezu an einen Choral denken könnte. Bewundernswert bleibt trotzdem, dass der Ausdruck einfach und nicht pathetisch gerät, soweit das langsame Tempo das irgend zulässt. hören wir im Mittelteil des Satzes noch einmal das undramatische Musizieren Doratis. Dagegen steht die gewaltige Wucht der Stelle bei Klemperer. Fast ist man auch hier im Zweifel, ob es sich ums gleiche Stück handelt. Wir brechen hier heute ab. Wenn ich die ganze Symphonie Ihnen heute von Otto Klemperer dirigiert präsentiere, so vor allem deswegen, weil es heute wohl niemand mehr gibt, der Haydn in solchen Tempi musizieren würde. Es ist viel über diese Eigenart Klemperers diskutiert worden. Man hat sie mit Alter oder Krankheit erklären wollen. Ich glaube das aber nicht. Die großartige Unbekümmertheit in der langsamen Tempowahl, die Klemperer überall beweist, muss doch wohl andere Gründe haben. Er scheint mir bestrebt, überall das zu leichte Entgegennehmen der als klassisch bezeichneten Musik zu erschweren, der gedankenlosen Selbstverständlichkeit des Hörens entschieden entgegenzutreten. Klemperers Aufnahmen sind heute historisch, sind, um mit dem Titel einer großen Drucksammlung alter Musik zu sprechen, Denkmäler der Tonkunst. Strukturen, Pausen verlieren bei ihm alles Beiläufige. In der Eindringlichkeit, die noch die kleinsten Figuren bekommen, will Klemperer zugleich das Unwiederbringliche einer Zeit, in der solche musikalische Konstellation möglich war, vor Augen führen. Ich will damit keineswegs diese Aufnahme als allgemeines Ideal propagieren. Für den, der bei Haydn mehr Liebenswürdigkeit, mehr spielerische Leichtigkeit und Grazie erwartet, mag indessen gerade der tiefe strukturelle Einblick, den Klemperer gibt, von großem Nutzen sein. So eingeführt wird er andere Aufnahmen besser würdigen können, weil Klemperers Interpretation auf jeder musikalischen Einzelheit insistiert und doch einen denkbar großen Gesamtaspekt bietet. Hören Sie nun Haydns Symphonie in G-Dur Nummer 92 mit den vier Sätzen Adagio Allegro Spiritoso, Adagio Cantabile, Minuetto und Presto. Otto Klemperer leitet das Philharmonische Orchester London. Thank you. Musik.